Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung gibt es mal wieder eine Klammer, die alle insgesamt 28 Stücke verbindet. Allgemein gesprochen um Frauen aus einem bestimmten Land. Konkret ist unser Thema bis 3 Uhr Les Femmes qui chantent. Es geht um Sängerinnen aus Frankreich.